Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben wenigstens bis jetzt einen angenehmen Verlauf dieses wunderbaren Entrepreneurship Summits erlebt. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber John Cage, der große Avantgardist, hat, als er noch nicht so wahnsinnig bekannt war, mal die Chance gehabt, vor einem größeren Publikum zu spielen. Und die Komposition, die er sich für diesen Abend ersonnen hat, hatte eine Struktur, die es nicht vermuten ließ, dass diese Musik bei dem weniger geneigten oder gebildeten Publikum auf große Resonanz stoßen würde. Er betrat den Konzertsaal, setzte sich an den schwarzen Steinway und legte einen geladenen Revolver auf das Klavier und sagte dann mit leicht nervös angestrengter Stimme Folgendes zum Publikum: Wenn jemand auf die Idee kommen sollte, diesen Saal zu verlassen, bevor ich die letzte Note gespielt habe, war das das letzte Konzert, das diese Person gehört oder erlebt hat. Sie können von Glück reden, dass ich meinen Revolver in einem Vorlesungssaal der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg wegen meiner Vergesslichkeit liegen gelassen habe. Da brauche ich den nämlich, weil meine Vorlesungen, aber auch Vorträge dafür bekannt sind, dass sie stinklangweilig sind, ziemlich inhaltsleer auch sind. Und deswegen möchte ich mich ganz besonders bei meinem Kollegen Professor Faltin dafür bedanken, dass er das Wagnis eingegangen ist, mich einzuladen. Okay, jetzt aber zum Thema. Mehr von allem, das ist das Motto, man könnte fast sagen, das Dogma, unter dem gerade spät entwickelte Konsumdemokratien stehen. Und das ist mein neuer Sponsor. Aber Sie wissen natürlich, dass die Rhetorik des Wachstums längst auch übergegangen ist in die Lyrik des Marketings. Aber diese Anzeige hier hat es in sich, denn sie transportiert nicht nur die Botschaft Ravioli 1,11 Euro, sondern dass dieses Mehr von allem tatsächlich vereinbar ist mit nachhaltiger Entwicklung. Übrigens, sorry, ich bin etwas erkältet, deswegen ist meine Stimme heute manchmal etwas brüchig. Okay. Ich habe versucht, diesem Motto ein anderes entgegenzusetzen, das ist gerade schon angesprochen worden, nämlich Befreiung vom Überfluss. Diese kleine Streitschrift, also die habe ich fabriziert und der Verlag hat auch großen Wert darauf gelegt, dies als Streitschrift zu bezeichnen. Drei Thesen sind es, die ich gleich zu Beginn meiner Ausführungen nennen will. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit, die überhaupt diesen Namen verdient, eine andere Balance braucht zwischen Freiheit und Verantwortung. Und da wir schon über Freiheit gerade reden, möchte ich anmerken, dass Freiheit nicht immer unbedingt bedeuten muss, viel zu haben, viel zu können, viel zu okkupieren, viel zu erschließen, sondern auch heißen kann, wenig zu brauchen, Ballast abzuwerfen. Und als dritte These, Nachhaltigkeit ist keine Kunst des zusätzlichen Bewirkens, sondern eine Kunst der klugen, eleganten, souveränen Reduktion, eine Kunst des Unterlassens. Das werden viele von Ihnen vielleicht gar nicht hören wollen, aber jetzt stehe ich hier. Wenn wir vor 20 Jahren von nachhaltiger Entwicklung sprachen, war ein ethischer Imperativ gemeint, der da lautet, dass ein aufgeklärtes Individuum auf dem Planeten Erde doch bitte alles tun sollte, um nachfolgenden Generationen ein würdiges Dasein zu ermöglichen, indem man eben die ökologischen Lebensgrundlagen nicht überstrapaziert. Heute bedeutet Nachhaltigkeit viel, viel mehr. Heute wäre nachhaltige Entwicklung, vor allem das von mir in die Diskussion eingebrachte Konzept der Postwachstumsökonomie, erstmal Selbstschutz. Ich sehe ja, wie viele junge Leute hier sitzen. Sie alle werden noch in ihrem Leben wahrnehmen, dass wir Probleme haben, die nicht erst unsere Nachfahren irgendwie erreichen, sondern die wir jetzt schon lösen müssen. Ich möchte an dieser Stelle mit Ihnen einen kleinen Exkurs wagen in die wachstumskritische Nachhaltigkeitsforschung, um einfach mal fünf Diskursebenen zu kennzeichnen, auf denen spürbar oder auch wissenschaftlich analysierbar ist, dass ein weiteres Wachstum unserer Wirtschaft keine Option sein kann, um eben moderne Gesellschaften im 21. Jahrhundert stabil und auch verantwortungsbewusst zu gestalten. Wenn ich von Wachstum rede, rede ich von der bewerteten Wertschöpfung. Ich rede vom Bruttoinlandsprodukt, also von der Summe aller Produkte und Dienstleistungen, die so eine Volkswirtschaft pro Jahr herstellt, ausbringt, als Output sozusagen generiert, bewertet auf Basis jenes Preises, zu dem diese Outputleistung die Angebotsseite verlässt und die Nachfrageseite erreicht. Die erste Diskursebene mag Ihnen vielleicht auch schon vertraut vorkommen. Peak Everything bedeutet, dass unser Wohlstandsmodell, das ja auf entgrenzter Arbeitsteilung beruht, zunehmend vulnerabel, also verletzlich geworden ist, weil einfach die Substanzen, die es braucht, um dieses Wohlstandsmodell nicht etwa nur zu stabilisieren, sondern sogar weiter wachsen zu lassen, knapp werden. Das betrifft keineswegs nur Peak Oil, aber insbesondere natürlich Peak Oil und die vielen Durchhalteparolen, die sich verbinden mit Fracking oder auch mit sogenannten Ölsanden und so weiter. Diese Durchhalteparolen werden sich in den nächsten Jahren eben wahrscheinlich als Budenzauber herausstellen. Aber es geht auch um die Knappheit von Flächen. Es geht um die Knappheit von Phosphor. Wir haben ein Trinkwasserproblem, wir haben ein Kupferproblem und wir haben ein Coltanproblem. Wer von Ihnen hier ist denn heute ohne Coltan erschienen? Mit Sicherheit niemand. Nicht mal ich, weil ich ein Leihgerät der Uni Oldenburg mithabe. IT-Endgeräte ohne seltene Erden, insbesondere Coltan, gibt es nicht, wird es auch in absehbarer Zeit nicht geben. Und Coltan ist inzwischen so knapp, dass um Coltan sogar im Kongo schon Kriege geführt werden. Die zweite Diskursebene betrifft psychische Wachstumsgrenzen. Um es kurz zu machen, innerhalb nur eines Jahrzehnts haben wir es in der Bundesrepublik Deutschland vermocht, die Anzahl der Antidepressiva-Verschreibungen zu verdoppeln, nämlich in der Zeit von 2000 bis 2010. Und das ist das Jahrzehnt, in dem wie nie zuvor in der Geschichte der Konsumgesellschaft Europas der entgrenzte materielle Wohlstand, die Mobilität, die Telekommunikation und die industrievermittelte Bequemlichkeit zugenommen hat. Das ist das Jahrzehnt von Ryanair, das ist das Jahrzehnt von Apple, das ist das Jahrzehnt von Aldi, Lidl und so weiter und so fort. Und ausgerechnet in diesem Jahrzehnt sind die Menschen psychisch quasi immer angreifbarer geworden, immer instabiler geworden. Wir müssen immer mehr chemische Substanzen zu uns nehmen, um ein Lächeln zu bewahren oder um das irgendwie aufrechtzuerhalten, was man Glück oder Zufriedenheit nennt. Dritte Ebene. Kann denn wirtschaftliches Wachstum nicht wenigstens dazu beitragen, für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen, also die Einkommens- und die Vermögensspreizung ein Stück weit zu tilgen oder in Afrika und anderswo irgendwie die materielle Not zu lindern? Auch dieser These erteile ich rigoros eine Absage. Schon theoretisch kann man auf Basis, ich sag mal so, Standardtheorien der realen Außenwirtschaftstheorie erkennen, dass also der Preis für weiteres wirtschaftliches Wachstum gerade auf anderen Kontinenten oft der ist, einen Strukturwandel in Gang zu setzen, der die Ärmsten der Armen ärmer machen muss, während gleichzeitig Eliten und breite Mittelschichten in der Lage sind, unseren entgrenzten und konsumtiven Lebensstil zu kopieren. So erleben Sie in Brasilien, dass dort ein märchenhaftes Wachstum vonstatten geht und tatsächlich auch Prosperität in den urbanen Sphären Platz greift, aber im Amazonasbecken die Ärmsten der Armen gleichzeitig immer ärmer werden. Viertens, unbeherrschbare Finanzkrisen. Ich glaube nicht, dass die Finanzmisere Europas so eine Art Betriebsunfall ist, den wir wegkurieren oder wegoptimieren könnten, sodass dann die Wachstumsmaschine weiter in Gang gehalten werden kann. Ich glaube, dass in späten Stadien moderner Konsumdemokratien die Staatsverschuldung ein Phänomen ist, das man nicht umgehen kann. Allein die Subventionitis in Europa, die ich für skandalös halte, ist doch nichts anderes als so eine Art Dauerkonjunkturprogramm. Gut, darauf will ich nicht näher eingehen. Jetzt aber die Frage des grünen Wachstums. Was hat sich denn seit 40 Jahren oder seit dem ersten Bericht des Club of Rome so getan? Sind wir denn heute in der Lage, durch Technik etwa die ökologischen Grenzen irgendwie einzuhalten? Dazu möchte ich eine ökologische Grenze, die sehr prominent ist, kurz aufrufen. Klimaschutz. Viele werden von Ihnen sagen, ach wie langweilig, Klimaschutz. Klimaschutz ist nicht alles, aber alles wird zukünftig nicht sein, wenn wir es nicht schaffen, Klimaschutz als Maßgabe für jede weitere Entwicklung zu betrachten. Wir haben in Europa einen Konsens, alle europäischen Regierungen haben sich einverstanden erklärt, das 2-Grad Klimaschutzziel einzuhalten, weil es keine Alternative gibt, wenn der Planet bewohnbar bleiben soll. Wenn wir jetzt mal von den Sonntagsreden abstrahieren und mal Tacheles reden, stellen wir fest, dass die Einhaltung des 2-Grad Klimaschutzziels von uns verlangt, dass wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, also ich nehme mal als Schnitt hier mal 2050, nur noch ein Globalbudget von 750 Milliarden Tonnen CO2 zur Verfügung haben. Und wir könnten, wenn wir nachhaltige Entwicklung nicht nur verstehen als Einhaltung ökologischer Grenzen, sondern auch verstehen als ein Konzept zur Herstellung globaler Gerechtigkeit, davon ausgehen, dass jeder Mensch dann nur noch ein bestimmtes Budget hat, nämlich dasselbe. Bei 7 Milliarden Menschen beliefe sich dieses CO2-Budget auf 2,7 Tonnen. Und ich erinnere nochmal, dieses 2-Grad-Klimaschutzziel ist nicht mal ein besonders ehrgeiziges Ziel. 2,7 Tonnen CO2, das ist nicht viel. Wer dieses Ziel nicht akzeptieren will, will entweder keinen Klimaschutz oder keine globale Gerechtigkeit und müsste das dann auch sagen. Wir liegen in Deutschland bei 11 Tonnen und müssen runter auf 2,7. Es gibt einige Länder, in denen das Versorgungsniveau materiell betrachtet so karg ist, dass man da wahrscheinlich noch einen Zuwachs braucht. Und wie kann man das nun erreichen? Wir stehen jetzt an einer Weggabelung in der Nachhaltigkeitsdiskussion, nicht nur in der Wissenschaft, sondern natürlich auch in der Öffentlichkeit und so weiter. Und dieser Wendepunkt eigentlich markiert auf der einen Seite die Idee oder Logik des grünen Wachstums. Man versucht also hier den Wohlstand, den materiellen Wohlstand, auch die Mobilität zu entkoppeln von ökologischen Schäden. In diesem Fall würde es bedeuten, ein CO2-neutrales oder armes Wachstum oder eine entsprechende Form des Wirtschaftens und Konsumierens herauszubilden. Die Energiewende in Deutschland ist ein Kronzeuge, der immer wieder auch außerhalb Deutschlands dann bewundert wird als Beweis dafür, dass also tatsächlich so etwas möglich ist. Ich selber habe dieser Logik, dieser fortschrittstrunkenen Logik, eine andere entgegengestellt, nämlich die der Postwachstumsökonomie. Und das wäre die Kunst der Reduktion. Und ich könnte jetzt natürlich, ich bräuchte dann aber ein bisschen mehr Zeit, da sind wir wieder beim Vorlesungssaal und dem Revolver, ich könnte jetzt über die Unmöglichkeit eines grünen Wachstums viel erzählen, aber ich will, weil ich nicht alle Zeit der Welt habe, das ganz kurz machen, indem ich Ihnen anschaulich mache an nur einem Beispiel, wie wenig wir in der Lage sind, ganz bestimmte Handlungen, die praktisch die Maximierung von CO2-Mengen pro Kopf implizieren, hier grüne Lösungen zu finden. Das hier sind die Flugreisen an nur einem Tag des Planeten Erde. Eine Flugreise von Frankfurt oder Berlin Richtung Amerika und zurück bringt, wenn man nur bis zur Ostküste fliegt, 4,25 Tonnen CO2. Dann liegen Sie schon oberhalb dieses globalisierungsfähigen Zielkorridors. Eine Flugreise nach Australien hin und zurück pro Person bringt 12,5 Tonnen. Das bedeutet, jeder dieser Punkte beinhaltet ungefähr mehrere hundert oder sogar 1000 Tonnen an CO2. Und dieser Bereich boomt wie nichts anderes. Das ist der Hotspot der Nichtnachhaltigkeit. Das globale Dasein, die globale Mobilität, die entgrenzte Produktion, in manchen Flugzeugen sind ja Kiwis oder Smartphones, ja, ist das Nachhaltigkeitsproblem. Und wir haben nicht eine technische Lösung. Wir kriegen es da nicht mal hin, Automobile irgendwie emissionsfrei zu gestalten. Da gibt es verschiedene Visionen, die der Elektromobilität oder etwa die des Wasserstoffantriebs. Aber wenn Sie sich da an eine befahrene Straße in Berlin stellen und mal warten, bis das nächste Wasserstoffauto oder Elektromobil vorbeikommt, dann haben Sie, wenn Sie ein Mann sind, so lang Bart und Sie sind sehr alt geworden. Ja? Okay, gut. Das heißt, wir kommen an der Logik der Reduktion gar nicht vorbei. Ich meine, ich hätte Ihnen viele andere Beispiele für die Unmöglichkeit der ökologischen Entkopplung geben können. Um es kurz zu machen, in einer allerersten Annäherung an eine Ökonomie des Weniger könnte man sagen, dass es zwei Entwicklungspfade oder Korridore gibt, die man sich anschauen kann. Wir brauchen eine Anpassung der Nachfrageseite und eine Anpassung der Angebotsseite. Gut, das ist trivial aus ökonomischer Sicht. Die Anpassung der Nachfrageseite bedeutet, einen kulturellen Wandel im Sinne von Suffizienz zu verankern oder erstmal zu beginnen. Also eine Strategie der Befreiung von Ballast zu implementieren, weil das Wort Verzicht existiert für mich nicht. Reduktion von Ansprüchen an die materielle Selbstverwirklichung oder auch an die produktive Leistung muss nicht Verzicht sein, kann Befreiung sein, kann eine Erleichterung, eine Vereinfachung, eine Entstressung nicht nur des persönlichen Lebens, sondern der Gesellschaft und natürlich auch des ökonomischen Sektors bedeuten. Die Frage aber, die sich jetzt stellt, ist, kann Genügsamkeit jenseits ethischer Imperative irgendwie mit einer Rationalität versehen werden, sodass Sie mir tatsächlich glauben, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass Suffizienz nicht Verzicht bedeuten muss. Zweitens, Subsistenz, Selbstversorgung. Auch das ist sofort mit einem negativen Klischee belegt, nämlich Rückzug ins Mittelalter, freier Fall in die Steinzeit, ja? Abwehr jeglichen technischen Fortschritts. Auch hier versuche ich jetzt gleich in den wenigen Minuten, die ich noch habe, dieses Klischee irgendwie zu entkräften. Aber bevor ich das tue, kann ich Ihnen Folgendes nicht ersparen, nämlich ein Tableau, um zu sehen, dass das, was ich Ihnen jetzt gerade ganz kurz genannt habe, eingebettet ist in ein Forschungs- und natürlich auch Lehrprogramm. Die Postwachstumsökonomik ist eine ökologisch orientierte Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften, die ich gerade dabei bin, so ein kleines bisschen auszustaffieren. Und sie erstreckt sich eben auf 5 erstmal wachstumskritische Diskurse. Die habe ich schon genannt. Damit sind wir durch. Zum Zweiten erstreckt sie sich auf 2 Kategorien von Wachstumstreibern. Wir können nicht aus wissenschaftlicher Perspektive die Bedingungen und Möglichkeiten einer Wirtschaft ohne Wachstum herleiten, wenn wir nicht zuvor die Gründe dafür eruieren, die uns unter Wachstumszwang setzen. Dafür habe ich heute keine Zeit. Zeit habe ich aber, die Postwachstumsökonomie ganz kurz zur Besichtigung freizugeben. Das ist also das dritte Forschungsinteresse, nämlich eben die Herleitung dieser Bedingungen. Wie könnte eine Wirtschaft ohne Wachstum zukünftig aussehen, die wir auf jeden Fall bekommen werden, by design or by disaster. Deswegen habe ich Ihnen ja gerade auch was von den Grenzen der Wachstum erzählt. Also nochmal zurück zur Logik der Reduktion. Gibt es eine ökonomische Logik der Reduktion? Jene von Ihnen, die sich schon mal mit Konsumforschung beschäftigt haben, nach dem, was mir gerade dargeboten wurde, habe ich den Eindruck, dass das wohl so sein muss, wissen ja, dass der Engpassfaktor des Glücklichseins oder der Zufriedenheit im multioptionalen Konsumraum immer das Geld ist. Wenn ich nicht das Geld habe, um jene Instrumente, Dinge, Dienstleistungen oder Güter zu bezahlen, die bei mir einen Stimulus auslösen sollen, damit ich irgendwie grinse, mich glücklich fühle oder so ähnlich, ja gut, dann gibt es ein Problem. Ich behaupte, dass in modernen, übersättigten Konsumgesellschaften nicht Geld, sondern Zeit die Restriktion, das heißt der Engpassfaktor ist, weil man nicht konsumieren kann, ohne Zeit zu verbrauchen. Das heißt, selbst den Arm auszustrecken, um ein Glas Bier oder Wasser zu ergreifen, das zum Mund zu führen, kostet Zeit. Ein Buch zu lesen kostet Zeit, diesen Vortrag zu hören kostet Zeit, in die Karibik zu fliegen kostet Zeit, shoppen zu gehen kostet Zeit, allein Dinge auszusuchen. Ich habe hier eine Zeitnutzenfunktion abgetragen, so viel Mathematik muss sein, Hefte raus Klassenarbeit, danach schreiben Sie sowieso eine Klausur, nein, das ist also... Gut, auf jeden Fall kann man hier erkennen, das ist quasi nur ein Ausschnitt einer sogar mathematischen Theorie der Suffizienz, dass der Nutzen, das Wohlbefinden eines Subjektes, vermittelt eben durch konsumtive Handlungen, darauf angewiesen ist, dass ich Zeit investiere. Und nun ist es so, dass Zeit der knappste Faktor ist, mit dem Menschen konfrontiert sind. Der Tag hat nur 24 Stunden, abzüglich Essen, Schlafen, ja, Körperpflege, Hygiene, arbeiten, studieren, Unternehmen gründen und so weiter und so fort. Und was dann übrig bleibt, das ist die frei disponible, reine sogenannte Konsumzeit. 3 bis 5 Stunden im europäischen Durchschnitt. Und diese Zeit, die man jetzt verausgaben kann, um den Dingen Aufmerksamkeit zu widmen, die man braucht oder mit denen man irgendwie etwas Sinnvolles tun will, um bei sich einen positiven Stimulus auszulösen, diese Zeit verteilt sich jetzt natürlich auf immer mehr Objekte. Es gibt eine Studie vom Uber, aus der hervorgeht, dass ein typischer Deutscher oder eine Deutsche 10.000 Gegenstände sein bzw. ihr eigen nennt. Jetzt versuchen Sie mal mit 3 bis 5 Stunden diese Dinge zu würdigen oder sie so zu nutzen, dass sie irgendeinen Sinn ergeben. Am Ende haben die nur Geld gekostet, die Ökosphäre ruiniert, beanspruchen Platz und sie stehlen am Ende noch ihre Zeit. Ihnen fehlt dann die Zeit, die Sie brauchen, um sich im Sinne von Glücksstiftung oder von subjektivem Wohlergehen auf das zu konzentrieren, was Sie wirklich reicher werden lässt, im Sinne eben eines qualitativ guten Daseins. Suffizienz heißt hier Befreiung vom Überfluss. Suffizienz heißt die Kunst des luststiftenden Konsums neu zu erlernen. Und die besteht darin, sich auf einen begrenzten Radius der Möglichkeiten zu beschränken, um für die Dinge, die dann freigeräumt werden durch einen Akt der Entrümpelung, genau die Zeit übrig zu haben, die diese Dinge brauchen, um bei ihnen etwas auszulösen, das man als subjektives Wohlbefinden bezeichnen kann. Ich bin hier tatsächlich wieder bei den psychischen Wachstumsgrenzen, die wir überschritten haben. Deswegen ist Suffizienz, deswegen ist Reduktion, ja, Genügsamkeit kein Verzicht. Es ist nicht mal eine ethische Leistung. Es ist ökonomische, nämlich zeitökonomische Rationalität. Kommen wir jetzt zur Angebotsseite. Zunächst zeige ich Ihnen das, was Sie sowieso schon wissen, nämlich, dass es 3 Versorgungssysteme gibt, die man verwenden kann, um überhaupt zu wirtschaften. Das eine Versorgungssystem ist das, das omnipräsent ist, also jegliches Leben in modernen Konsumdemokratien dominiert, nämlich das Objekt oder das Resultat einer raumentgrenzten globalisierten Wertschöpfungskette. Alle Dinge, die wir heute Wohlstand nennen, werden nicht mehr in Deutschland produziert, weil wir den teuren, den schmutzigen, den umständlichen Teil der Produktion, also die Materie- und Energietransformation nach Indien, China und sonst wohin verlegt haben. Das Leben in einer solchen Konsumsphäre oder in einem solchen Konsumkäfig, man könnte ja auch von einer Konsumdiktatur reden, ist natürlich zunächst einmal angenehm für viele, wenn man mal abstrahiert von den psychischen Wachstumsgrenzen, aber wird sich langfristig nicht stabilisieren lassen. Deswegen habe ich Ihnen ja zu Beginn etwas gesagt über die auch ökonomischen Wachstumsgrenzen. Der zweite Versorgungskomplex betrifft die Regionalökonomie. Unternehmerische Kreativität, auch Entrepreneurship, aber in einem deglobalisierten, also sich in ökologischen Grenzen abspielenden Radius, vielleicht mit einem anderen Geld, einem anderen Zahlungsmodus, vielleicht mit Regionalwährungen, auf jeden Fall weniger Kapital und dafür mehr Arbeits- und vielleicht auch wissensintensiv. Und der dritte Bereich ist die reine entmonetarisierte Subsistenz. Keine Industrie, keine Märkte, kein Geld, keine besondere technische Ausstattung oder Automatisierung. Eine Postwachstumsökonomie bestünde nun darin, das Zusammenspiel dieser drei sich ergänzenden Versorgungskategorien neu auszutarieren. Beginnend damit, dass wir den entgrenzten, ökologisch überhaupt nicht mehr verantwortbaren, globalen, also kommerziellen Industriekomplex mindestens um die Hälfte reduzieren. Aber dann müssen wir uns verabschieden von der 40-Stunden-Arbeitswoche, können aber mit der dann noch verbliebenen Arbeitszeit nach der Schrumpfung so umgehen, dass wir sie solidarisch gerecht verteilen, sodass im Lebensdurchschnitt jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns etwa 20 Stunden arbeitet. Wenn Sie gerade meiner Logik der Suffizienz auch nur einen Millimeter weit folgen konnten, würden Sie ja sowieso sagen, dass wir eine Phase der Entrümpelung vor uns haben könnten und dann weniger Produktion, weniger Arbeitszeit und weniger Geld brauchen und auch mit weniger CO2 auskommen können. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch etwas. Wir haben ja dann 20 freigestellte Stunden und die sind eine Ressource. Jetzt wird es wieder etwas ökonomisch. Ich stelle Ihnen jetzt eine Person vor, die im Jahre 2050 in einer Postwachstumsökonomie hier in Berlin lebt. Das ist keine Konsumentin, das ist eine Prosumentin. Die arbeitet, wie gesagt, 20 Stunden, ist gut ausgebildet und verwendet die anderen 20 Stunden, um drei Ressourcen zu kreieren oder zu aktivieren, die man in der beliebigen Kombination hernehmen kann, um eine Grundlage für urbane, moderne, kreative Subsistenz zu schaffen. Erstens eigene Zeit. Wenn ich zum Beispiel in der Lage bin, durch handwerkliche Befähigung zwei Notebooks, die gecrashed sind, auszuschlachten, um ein lauffähiges daraus zu machen. Wenn ich in der Lage bin, durch eigene Reparaturleistungen dieses Gerät so zu pflegen und instand zu halten, dass es nicht 3,5, sondern 7 Jahre genutzt werden kann, habe ich einen subversiven Trick entwickelt, um über urbane Subsistenz Notebook-Produktion unnötig zu machen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wenn Sie alle mitmachen und Textilien, Möbel, Notebooks oder andere Gegenstände, Dachrinnen, Autos, ja, instand zu halten und zu reparieren, sodass die Nutzungsdauer verdoppelt wird, kann die Produktion um die Hälfte reduziert werden. Sie sehen also, dass diese Art der urbanen Subsistenz sich verzahnt mit einer immer noch bestehenden, hochinnovativen Industriewelt, also nichts mit Mittelalter zu tun hat. Dazu braucht man aber nicht nur Zeit, sondern handwerkliche Kompetenz. Außerdem braucht man soziales Kapital. Sich zu vernetzen mit denen, die das können, was ich nicht kann, ersetzt Geld, Industrie und vor allem Rohöl. Und es ist natürlich so, dass es noch zwei weitere Subsistenzleistungen gibt. Der Gemeinschaftsgarten bedeutet, das gebackene Brot bedeutet, eigene Leistungen im Sinne von eigener Produktion zu erbringen. Das erspart abermals Zeit, Geld und Industrie. Und der dritte, vielleicht noch wichtigere Punkt, ist die Gemeinschaftsnutzung. Wenn sich drei Menschen ein Auto teilen, eine Digitalkamera oder ein Rasenmäher teilen, heißt das, dass die Produktion, wenn diesem Beispiel sehr viele folgen, dass die Produktion dieser Objekte um zwei Drittel gesenkt werden kann, ohne dass wir verarmen, ohne dass wir unmodern werden, weil das können ja sehr innovative Objekte sein, die den Gegenstand solcher Gemeinschaftsnutzung ausmachen. Und das sind eben dann die drei Outputs, die man dann hat. Ganz zum Schluss noch die Rolle der Unternehmen. Hier nochmal zur Wiederholung, die Rolle der Prosumenten, die über drei Ressourcen verfügen, Zeit, handwerkliche, manuelle, substanzielle, künstlerische Kompetenz und ein Vorrat an sozialen Beziehungen, die die Basis für entmonetarisierte Tauschvorgänge bilden. Heraus kommt eigene Produktion, Nutzungsintensivierung, Nutzungsdauerverlängerung. Unternehmen wird es auch in dieser Welt weiterhin geben, aber natürlich im Sinne einer halbierten Wertschöpfung. Weniger und kleinere und deglobalisierte Unternehmen. Die werden weiterhin neue Produkte herstellen, aber jenseits der geplanten Obsoleszenz. Die müssen reparabel sein, damit ein Prosumententum oder eine Prosumentenbewegung eine Chance hat. Die Unternehmen werden alte, gebrauchte Produkte, mit deren Instandhaltung Prosumenten überfordert sind, über Rebuilding, Remanufacturing, quasi also über neue Dienstleistungen, verlängern. Das heißt also die Nutzungsdauerverlängerung steigern und sie werden mit gebrauchten Gütern handeln. Die ganzen Cybermediäre, eBay und Amazon Marketplace sind die Pioniere, aber es gibt viele andere, kennen sie. Vor allem aber werden die Unternehmen in der Personalwirtschaft dafür sorgen müssen, dass der Output-Rückgang aufgefangen werden kann über andere flexible, neue, solidarische Arbeitszeitmodelle, sodass wir die Chance haben, mit weniger Arbeit auszukommen. Und das Wichtigste ist ein Prosumentenmanagement. Das mache ich Ihnen jetzt mal kurz vor. Angenommen, ich würde im Jahre 2050, da wo ich nur noch halb so viel verdienen kann wie jetzt im Durchschnitt, zu einem Händler gehen und so ein Notebook kaufen. Dann würde der Händler zu mir sagen, ha, Sie Lumpenhund, Postwachstumsökonomie, jetzt haben wir den Salat. Wenn er sich dann beruhigt hat, wird er vielleicht Folgendes sagen, der Händler. Wissen Sie, Sie haben ja jetzt nicht mehr das Geld, sich alle 3,5 Jahre ein neues Notebook zu kaufen. Sie müssen auskommen mit weniger Geld, deswegen kommen Sie zu mir. Das ist Kundenbindung. Denn bei mir bekommen Sie ein Gerät, das so langlebig und reparabel ist, dass das mit Sicherheit 7 Jahre hält. Also kommen Sie mit Ihrem Geld aus und sind versorgt mit den Konsumfunktionen, die in diesem Gerät schlummern. Noch was, sagt er zu mir. Ich biete Ihnen, und das ist im Preis inbegriffen, einen Prosumer-Kurs an. Am nächsten Wochenende, mit Kaffee und Kuchen und allem, was dazugehört. Da werde ich Ihnen beibringen, oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen das, wie Sie mit Ihren linken Akademikerflossen in der Lage sind, ein Netzteil, ein Disklaufwerk, ein Arbeitsspeichermodul, eine Festplatte, eine Soundkarte, eine Grafikkarte und ein Motherboard auszuwechseln und natürlich die beiden Scharniere, die Sollbruchstellen. Wenn Sie das beherrschen, werden Sie in diesem Bereich nicht nur für sich, wird der Händler zu mir sagen, sondern auch in Ihrem Prosumer-Umfeld werden Sie die Nutzungsdauerverlängerung weitertreiben können. Wenn wir diese Dogmengeschichte der Unternehmen uns anschauen, heißt das, dass Unternehmen irgendwann mal angefangen haben, damit über Arbeitsteilung Produkte effizient, betriebswirtschaftlich effizient zu produzieren. Dann sind sie dazu übergegangen, Dienstleistungen und Erlebnisse anzubieten. Dann sind sie dazu übergegangen, ja, Reparaturleistungen beispielsweise anzubieten. Und die letzte Stufe ist das, was ich unter subversiver Betriebswirtschaftslehre verstehe, nämlich, dass sie Wissen vermitteln, das Konsumenten brauchen oder Prosumenten, um weniger nachfragen zu müssen. Wenn wir diese Dogmenhistorie tatsächlich erleben, vor allem vom Ende her bis zum Ende, würden Unternehmen nicht mehr Teil des Problems im Sinne von Nachhaltigkeit, sondern endlich Teil der Lösung sein. Ja. Zusammenfassung, der Weg in eine Wirtschaft ohne Wachstum bedeutet natürlich Abschied von dem 40-Stunden-Arbeitsmodell. Wir haben dann 4 Transformationspfade, die Suffizienz als Entrümpelung, Befreiung von Überfluss, nicht als Verzicht. Die Subsistenz als kreative Umgangsform mit dem reduzierten Output einer Industrie, eigene Produktion, Nutzungsdauerverlängerung, eine Reparaturrevolution sozusagen und natürlich Form der Gemeinschaftsnutzung. Dann die Regionalökonomie als eine Möglichkeit, die zwischen der globalisierten, entgrenzten Produktionsweise und der reinen Subsistenz liegt. Aber viertens bleibt eine globalisierte Industrie übrig. Die wird nur kleiner sein und die wird anzupassen sein. Und die können wir selbstverständlich über viele Managementprozesse, die wir aus der Nachhaltigkeitsforschung kennen, steuern. Die vorzustellen wäre viel zu langweilig jetzt. Die kennen Sie sowieso. Sie wissen, was ökologische Effizienz ist. Sie wissen, was Konsistenz ist. Sie kennen regenerative Energien und so weiter und so fort. Zum Schluss noch ein Experiment. Da ich so vergesslich bin, habe ich nicht nur meinen Revolver vergessen, sondern ich habe heute früh im Hotel, wo ich untergebracht war, ich habe nämlich einen Vortrag in Wittenberg gehalten, das Netzteil für dieses Notebook hier vergessen. Wenn jemand unter Ihnen ist, der sich auf ein, ich mache hier keinen Witz, das ist wirklich ernst, der sich also auf Netzteil-Sharing einlassen will, mir also für dieses Gerät, das ist ein ThinkPad von Lenovo, kurz das Netzteil leihen kann, damit ich wenigstens die Batterie aufladen kann, bitte ich als Gegenleistung dieses Glas Honig. Das hat mir wirklich gestern Abend als Honorar für einen Vortrag ein Imker gegeben, der also ökologischen Honig anbietet. Ich bin für Sie zu finden. Vielen Dank. We'll be right back.